Dunkle Nacht und lange Schatten. Am Straßenrand warten die Ratten. Du suchst den Weg, doch du findest ihn nicht. Der Mond malt Angst in dein Gesicht. Die Furcht, die treibt dich rasch voran. Doch du kommst sicher niemals an. Über dir kreist schon lang der Geier. Das alles ist dir nicht geheuer. Das Einzige, was von dir übrig bleibt, ist der andere Leute Neid. Dein Ruf nach Hilfe bleibt ungehört. Keiner, der sich an deinem Schicksal stört. Du kommst nicht raus, es ist zu spät. Dein Leben endet in Banalität. Am Horizont zuckt hell ein Blitz. An deinem Hals ein tiefer Ritt. In dieser kalten Novembernacht wird dir das Lebenslicht ausgemacht. Keiner vermisst dich und keiner stellt Fragen. Sie wollten nur alle dein Bestes haben. Das Einzige, was von dir übrig bleibt, ist der andere.